and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir bitten, die kleine Verspätung zu entschuldigen, aber wir sind da und ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer freitags. Also, ich frage euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir hier zu unterhalten, live im Radio, live im Fernsehen. 0800 220 50 50, die kostenfreie Telefonnummer und die Mailadresse domian@wdr.de und bitte immer in die Mail, die ihr uns schreibt, auch eure Telefonnummer mit reinschreiben. So, der erste Anruf heute Nacht ist Ralf. Ralf ist 41. Ich grüße dich. Guten Morgen, Domian. Ich grüße dich auch. Guten Morgen, Ralf. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist meine Verlobte. Ja, was ist da los? Und zwar geht es um folgendermaßen. Ich bin mit ihr jetzt seit circa 2 Jahren zusammen, auch verlobt. Ja. Haben auch ein gemeinsames Kind. Oh, ja. Und jetzt habe ich das Problem, sie chattet sehr viel mit dem Handy im Chatraum. Ja. Und jetzt habe ich natürlich den Verdacht, dass sie mir fremd geht. Ja. Hast du sie angesprochen, mit wem sie chattet? Ich habe sie mal darauf angesprochen, ja, aber aus ihr ist nichts rauszukriegen. Wie reagiert sie denn, als du gefragt hast? Ja, sie sagt mir immer, ja, es läuft nichts, und dann habe ich aber erfahren, dass sie, sich zweimal mit einem Mann getroffen hat und dass da auch Zärtlichkeiten ausgetauscht wurden. Also so. Wie hast du das denn erfahren? Ja, das hat sie mir unter Tränen, hat sie mir das gebeichtet. Ja, aber dann hat sie es ja quasi auch schon verraten oder gebeichtet, dass durch dieses Chatten was passiert. Ja, vor allen Dingen bin ich auch ein erfahrener bin da auch sehr erfahren in solchen Sachen, gerade was Chatraums betrifft. Ja. Und weil ich genau weiß, dass da sowieso immer was im Hintergrund läuft. Wenn da Frauen in so einen Chatraum reingehen, dann läuft immer was im Hintergrund ab. Immer verdächtig. Ja, meistens immer sehr verdächtig, würde ich sagen. Wie ist es rausgekommen? Hat sie das von sich aus gestanden, dass sie sich mit dem da getroffen hat? Oder wie? Ja, sie hat es von sich aus gesagt. Sie hat sich mal bei uns in der Nähe ist so ein Stadtgarten und da ist so ein Park, und da hat sie sich mit demjenigen da getroffen. Und das hat sie dir so frei und frank erzählt? Ja, sie hat mir das erst per SMS hat sie mir das mitgeteilt. Warum hat sie es dir per SMS mitgeteilt? Ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich konnte sie mir nicht persönlich sagen. Ich weiß nicht warum. Ja, ist doch merkwürdig, wenn sie da heimlich sich so eine Szene da aufbaut, dass sie dann plötzlich eigeninitiativ dir schon die Beichte hinlegt. Warum? Ja, ich wahrscheinlich aus Angst oder so, weil ich sie verlasse und was weiß ich nicht alles. Das kann ja durchaus möglich sein. Wie auch immer die Beweggründe sein mögen. Sie hat es gesagt und somit ist die Wahrheit auf dem Tisch. Was machen wir jetzt mit der Wahrheit? Ja. Das Misstrauen ist gesät. Richtig. Ne? Und zu Recht auch, wenn das passiert ist. Ja, klar. Wann war denn dieser Vorfall? Der war vor circa einem halben Jahr, 6-7 Monate. Ja, und was ist seitdem so geschehen diesbezüglich? Ja, dann hat sie natürlich ein bisschen nachgelassen mit dem Chat, mit den Chatten und so weiter per Handy. Mhm. Und jetzt ist sie wieder drin im Chat. Und dann habe ich natürlich einen Trick angewendet, weil ja aus ihr keine Information rauszubekommen ist, habe ich einen Trick angewendet. Mhm. Und zwar habe ich mich unter einem falschen Pseudonym eingewählt. Ja. Also mit einem falschen Nickname. Und dann habe ich versucht, Informationen aus ihr herauszukriegen. Und das ist mir auch teilweise gelungen. Und was sind das für Informationen? Sie sagte zum Beispiel, ich habe mich immer als René ausgegeben und habe Standort Dortmund angegeben. Mhm. Stimmte zwar nicht, aber war ja auch jetzt egal. Mhm. Und dann habe ich ihr ganz normal geschrieben, ne? Habe sie erst ganz normal begrüßt und dann hat sie mir auch zurückgeschrieben. Und und dann kam auf einmal die SMS von ihr, ich habe Stress mit meinem Freund und es könnte passieren, dass ich mich trenne. Oh. Und jetzt bin ich natürlich sehr, sehr verunsichert. Und hast du denn noch weiter mit der gechattet? Ich meine, du hättest sie da auf die Probe stellen können, wenn du schon so solche Spielchen treibst. Ja. Ob sie sich auf irgendwelche Sexfantasien einlässt oder weiß ich was. Ja, ich weiß es nicht, ob da jetzt nun, ob da jetzt noch was anderes gelaufen ist. Das kann ich dir nicht sagen, ich kann es nur vermuten und ich denke mal. Nein, aber du hast es nicht weiter dann gemacht. Ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich dann gesagt, pass mal auf, dieser René, der in Dortmund war, das war ich. Habe ich schon verstanden, aber du hättest doch als René dann sie noch weiter auf die Probe stellen können, hast du nicht gemacht? Nee, das habe ich nicht gemacht. Warum nicht? Weil, Gut, ganz sauber ist das ja auch nicht. Ja, du linkst natürlich dann deine Freundin damit auch, aber wie auch immer, da ist ja nur irgendwas faul. Da ist ja nur eindeutig was faul. Also stimmt mit eurer Beziehung etwas nicht. Ja, ich denke auch mal, weil sie hat auch geschrieben, sie müsste alles alleine machen und so weiter, was gar nicht stimmt. So, das bedeutet ja eigentlich, dass du jetzt das Gespräch suchen musst mit ihr, um über eure Beziehung zu reden. Richtig, ja. Hast du das schon getan? Aber ja, ich habe versucht, was zu sagen. Ich habe auch schon oft genug gesagt, pass mal auf, so geht das nicht. Wenn wir schon ein Problem haben, dann sollte man auch darüber reden, denke ich mir mal. Und was sagt sie dann? Ich habe so das Gefühl, dass sie sich irgendwie abstößt. Ja. Also, dass sie irgendwie abblockt. Dein Interesse an deiner Verlobten ist nach wie vor groß? Ja, sehr groß sogar. Du möchtest auf jeden Fall mit dieser Frau zusammenbleiben? Ja, richtig. Ja. Wir hatten ja auch vor zu heiraten. Ja, offensichtlich aber scheint sie unzufrieden. Ja, und offensichtlich scheint sie aber auch dann nicht den Mund aufmachen zu wollen, was los ist. Ja, so, eben. Das bedeutet, du musst ein bisschen massiver an sie rangehen. Mhm. Und ihr sagen, ich meine, du hast ja nun genug in der Hand schon. Ja, richtig. An wirklichen Fehltritten, das muss man ja so sagen. Ja. Dass du ihr klar sagst, pass mal auf, wenn wir eine Zukunft haben wollen und sollen, dann geht das nur auf der Basis, dass wir uns austauschen, dass wir uns gegenseitig sagen, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Ja, richtig. So, richtig. Und wenn sie immer noch ablockt, dann musst du ihr klar machen, dass die ganze Beziehung zur Disposition steht, wenn nicht gesprochen wird. Ja. So. Aber dann sage ich natürlich, okay, ich habe ja jetzt auch mit ihr ein richtiges Kind, ne? Und wir haben ja noch zwei uneheliche Kinder, haben wir ja auch noch. Also sie hat noch zwei Kinder mit in die Beziehung mit reingebracht. Umso wichtiger, dass ihr eure Beziehung klärt. Ja. Wenn ihr das allein nicht schafft, geht zu einer Paarberater. Ja. In Paarberatung. Ja, da habe ich auch schon dran gedacht. Ja. Da habe ich auch schon dran gedacht. So. Nur wie gesagt, ich stehe jetzt zwischen zwei Stühlen, weil ich kenne mich ja wie gesagt in diesen Chaträumen aus. Nee, das ist auch völlig egal. Ja. Ich würde mich jetzt gar nicht weiter reinknien. Mhm. Tatsache ist, dass da was faul ist. Mhm. Und ja, dass was geschehen muss. Ja. So. Und da hat sich mein Verdacht doch nur bestätigt, ne, dass da irgendwas faul ist. Naja, der hat sich doch bestätigt, wie du es mir gerade erzählt hast. Ja, eben. Ja. So, Ralf, ich möchte, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte redest. Wir werden dir noch eine Anlaufstelle und eine Paarberatung in eurer Umgebung nennen. Mhm. Dann kannst du das deiner Verlobten vorschlagen und ich finde, das müsst ihr machen, das musst du forcieren, sonst sehe ich da schwarz. Ja. Ja? Okay. Ich sehe nämlich sonst auch schwarz, ehrlich gesagt. Gut, dann legst du auf und Magdalena, das ist meine Psychologin, heute Nacht, die ruft dich an. Mhm, Okay. Alles Gute. Alles Gute auch zu dir und dein Team ist super. Und ich wollte noch fragen, ob ich noch ein Autogramm haben kann. Sehr gerne. Dann sagst du bitte meiner Psychologin deine Anschrift gleich. Alles klar, werde ich machen. Ralf, alles Gute. Tschüss. 0800 220 5050. Unsere Nummer, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt. Wir haben eine offene, freie Themennacht. Also ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne reden wollt. Hier ist die Anja. Anja ist 35. Hallo Anja. Hallo Domian. Hallo Anja. Um was geht's bei dir? Bei mir ist das Problem, ich habe die Spielsucht meines Bruders heute offen gedeckt. Gehst du ein bisschen näher an das Telefon? Ja, gerne. Hörst du mich jetzt besser? Ja, du hast die Spielsucht deines Bruders aufgedeckt. Ja, er hat es jahrelang verheimlicht. Das ist ihm ganz gut gelungen. Ich bin schockiert, ich bin fassungslos. Es ist darüber rausgekommen, dass er jetzt tagelang wieder abgetaucht ist. Und auch nicht im Arbeitsplatz zu erreichen war. Dort hat man eben gesagt, er ist krankgeschrieben. Was macht er vom Beruf? Der ist Industrieanlagenmechaniker. Ja. Und habe dann eine Nachbarin angerufen von ihm, weil ich nicht am gleichen Wohnort wohne und auch nicht gerade rüberfahren konnte zu ihm. Und ich sagte dann auch, ja, ich habe ihn seit Tagen nicht gesehen. Ich frage eine weitere Nachbarin, die arbeitet ja auch mit ihm zusammen. Dann kam ein Rückruf, der ist seit Montag nicht mehr gesichtet worden. Nirgendwo, auch auf der Arbeit nicht? Nee, auf der Arbeit halt montags zuletzt, aber danach nicht mehr. Lebt er alleine oder hat er eine Frau, Freundin? Er lebt bei den Eltern, wobei die Eltern eben seit der Rente im Ausland leben und hin und wieder sporadisch hier in ihrer Wohnung sind. Ach so, also de facto lebt er alleine? Er lebt alleine sozusagen auf sich. Wie? Er ist jetzt weg, er ist komplett verschwunden? Der ist, ja, wie gesagt, seit Montag weg. Und meine Mutter, als würde sie das riechen, hat natürlich mich angespetzt, jetzt guck doch, wo er ist. Ja. Und ja, ich habe herumtelefoniert, seine Handys sind abgeschaltet. Es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich bin heute zurückgekehrt von einem Termin und bin direkt in die Wohnung gefahren. Ich habe ja auch Schlüssel, ja, die Elternwohnung. Ja. Und der Briefkasten war überfüllt. Die Wohnung war in einem ungewöhnlichen Zustand. Also er war auf der Flucht, mehr oder weniger. Mhm. Er hat sich nicht unbedingt entschieden, er bleibt jetzt Tage weg, sondern als er die Wohnung verlassen hat. Hast du denn jetzt durch dieses Wegbleiben das rausbekommen, dass er spielsüchtig ist? Wie hast du das rausgekriegt? Indem nämlich der Briefkasten überfüllt war, ich in die Wohnung gegangen bin und halt vor der Post gesessen habe und gedacht habe, wie finde ich raus, Wahlwiederholung gedrückt, wo ist er, was ist mit ihm los, keiner weiß Bescheid. Die Nachbarin war kurz von ihm da und sagte, ja du, ich weiß, er hat mal früher gespielt. Aber heute macht er das nicht mehr. Das hat er uns hochnäsig versprochen. Ihr wisst alle Bescheid und ich als Schwester weiß es nicht. Ja, wenn er schlecht gelaunt auf die Arbeit kam, haben wir ihn gefragt und Antwort war, ich habe Geld verzockt, bin scheiße gelaunt und er kam aber auch wieder an anderen Tagen gut gelaunt, guter Dinge rein und hat dann eben das Grund angegeben, ja, er hat gewonnen. Und du hast überhaupt gar nichts davon mitbekommen? Nein, die Familie? Keiner. Ist dein Verhältnis eng zu deinem Bruder? Wir haben enge Verhältnisse. Ich habe immer gemerkt, dass was nicht stimmt, habe gedacht, okay, entweder er hat ein Drogenproblem und möchte es mir nicht anvertrauen. Habe ihn auch angesprochen, er hat es geleugnet, abgestritten. Also da war schon so eine Witterung, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht, das habe ich schon immer gemerkt. Aber die Sachen der Spielsucht, hast du die jetzt durch diese Äußerungen der Kollegin da rausbekommen? Oder du hast gerade gesagt, du saßt vor der Post? Ich habe da was einfach angespetzt, und dann saß ich vor dem Berg Post und habe gedacht, drauf geschissen. Ich mache jetzt einfach einen Brief auf. Ich muss rausfinden, wo er ist. Es kann sein, dass er in Not ist. Ich gucke. Man greift halt zum letzten Halm, Strohhalm. Und habe dann eine Post aufgemacht. Das war die letzte Mahnung der Bank. So. Und habe gedacht, Moment, wo ist ein Kontoauszug? Der hat vor 6 Jahren zuletzt, weiß ich, es ging um eine Immobilie, kaufen oder nicht. Er hatte 130.000 Euro de facto damals auf der hohen Kante. Und habe gedacht, dieser Betrag, der von der Bank angemahnt wird, das ist ein kleiner Betrag. Er müsste ja abgedeckt sein durch wie viel wurde denn von der Bank angemahnt? Der ist angemahnt worden, weil er einen Kredit hat. Nee, wie viel wurde denn angemahnt? 3.400 Euro. 3.400? Und habe mich dann auf die Suche nach Kontoauszügen begeben, habe keine gefunden. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Dann hat mir auch das Ganze mit Spielothek nicht gefallen. Habe dann einige in der Stadt abgesucht und habe ihn dort nicht gefunden. De facto weißt du, wie viel Schulden er hat? 3.400 vermutlich. Und dieses andere Geld ist irgendwie weg, was er gespart hat? Das ist weg, das ist nirgendwo auffindbar. Das war Tagesgeld und es sind auch keine Konten mehr vorhanden. Also du glaubst, dass der diese über 100.000 Euro verspielt hat? Die sind weg, vermutlich noch mehr. Es war vor 6 Jahren der Stand, dass er 130 hatte, ja. Das ist vermutlich alles weg. Und dann habe ich weiter, ich bin nochmal in die Wohnung zurückgekehrt, habe weiter gesucht und plötzlich in Jackentaschen kamen dann Abbuchungsbelege, diese kleinen, wie nennt man die denn, Abbuchungsbelege, Quittungsbelege, ganz genau aufgeschlüsselt. Mhm. Weiß nicht, im 10-Minuten-Takt hat er halt 50 Euro, 100 Euro sich auszahlen lassen, mhm, oder Jetons geholt mit der EC-Karte. Mhm. Und teilweise, er arbeitet im Dreischichtbetrieb, wenn er um 14 Uhr anfängt, war er schon um 12.20 Uhr in der Spielothek, die sich am Arbeitsplatz befindet in der Nähe. Das heißt, da ist jahrelang ein kolossales Doppelleben stattgefunden. Mhm. Ich bin schockiert. Ich habe Angst. Ja, schockiert und wahrscheinlich auch jetzt in Sorge. Wo ist er? Was macht er? Hat er irgendwo noch Privatschulden? Die Leute, mit denen du gesprochen hast, hat kein Mensch irgendwie eine Idee, wo er sein könnte, was er machen könnte? Nein. Es gibt keine gemeinsamen Verwandten, Befreunde, die man anrufen, ansprechen könnte? Ich habe keine gemeinsamen Freunde mit ihm. Er hat sich immer separiert. Wir sind 1,5 Jahre auseinander. Aber er hat sich schon seit frühester Jugend separiert. Ist es denn so dramatisch, dass du Sorge hast, dass er sich etwas angetan hat? Entweder er sich was angetan hat oder man ihn wegen Geldschulden irgendwo festhält und sagt, ich will mein Geld zurück. Oder aber er hat ein paar übergebraten bekommen, ich muss das Schlimmste befürchten. Oder könnte es auch sein, dass er so in der Panik einfach abgehauen ist? Wohin? Ja, ich weiß nicht. Also seine Sachen hat er dabei, also Personalausweis, was man so hat, das EC-Karte. Ja, EC-Karte schon, aber sonst nichts. Der Personalausweis ist nicht dabei, der ist zu Hause. Der ist zu Hause. Den hast du gefunden? Ja. Nun sind einige Tage vergangen. Hast du dich mit der Polizei in Verbindung gesetzt? Ja. Das ist kein Grund, jetzt eine Vermissten... Entschuldigung, dass ich so aufgelöst bin. Es ist kein Grund, eine Vermisstenanzeige auszulösen. Bei Erwachsenen, das ist regelunabhängig zwischen 14 und 47 Tagen. Man kann es nicht festmachen. Es gibt besondere Umstände. Mhm. Aber so in der Regel zwischen 7 und 14 Tagen. Jetzt soll ich mal keine Panik schieben. Der ist spielsüchtig, ja, und der taucht schon wieder auf. Das ist natürlich hart. Ja, das ist natürlich hart aus dem Sinn. Sollen Sie das bezahlen? Es geht doch hier nicht um Kosten. Natürlich übernehme ich die Kosten. Nein, das können wir nicht machen. Wegen solch einer Lappalie nicht. Es besteht kein Verdacht auf Fremdeinwirkung oder Selbstmord. Ja. Nun sind ja bald 7 Tage rum. Ja? Ne? Bald sind 7 Tage rum. Ja, am Montag. Hat man dir gesagt, dass du dann zumindest nochmal wiederkommen sollst, wenn er sich nicht gemeldet hat? Dann wirst du das machen müssen. Aber hier steht die Welt nicht, dass er so an uns ein Doppelleben vorbeiführen konnte. Mhm. Und es war dämlicher Zufall, dass ich da die Post geöffnet habe, ein bisschen angespitzt, dass ich was gehört habe von der Nachbarin, immer so, naja, glaubt und nicht, ich weiß es nicht, okay. Eure Eltern sind im Ausland, sagst du? Ja. Mhm. Hast du mit deiner Mutter oder deinem Vater telefoniert und das schon erzählt? Meine Mutter telefoniert und meine Mutter ist überfordert mit der Situation. Ja, klar. Das ist ja auch, da gerät man ja wirklich in große Angst. Man ist ja nicht nur erschüttert darüber, was geschehen ist, dass er ein Doppelleben geführt hat, sondern man fragt sich, was ist los jetzt? Was ist los? Warum konnte er sich nicht öffnen? Warum konnte er sich nicht anvertrauen? Er kommt mit meinem Mann prima zurecht. Er mag mich, ich mag ihn, wir lieben uns, mein Bruder und ich. Und dann fahre ich ein Doppelleben an mir vorbei. Du spielst bis zum Abwinken, bis ein Abbuchungsbelege vom 27. hat er 800 Euro innerhalb von 2 Stunden verspielt. Ja, ja. Aber entscheidend ist natürlich jetzt, was ist im Moment? Wo ist er? Wie geht's ihm? Also, du gehst wieder am Montag zur Polizei? Mhm. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben ja schon die verrücktesten Sachen erlebt. Wir wollen mal hoffen, dass es ihm gut geht. Vielleicht ist er einfach nur untergetaucht, weil ihm das Wasser bis zum Halse steht. Vielleicht sitzt er in irgendeinem Hotel oder weiß ich was. Hört Radio, guckt Fernsehen, ja, und hört uns. Wenn du ihn vielleicht ansprechen möchtest, lass uns diese Chance nutzen. Ich freue mich, dass er sich meldet, natürlich, klar. Ja, und sicherlich keine Vorwürfe, sondern es geht jetzt darum, dass man dann gemeinsam Hilfe sich organisiert und ihr nach vorne schaut und nicht nach hinten. Das ist ja kein Leben, was er gelebt hat. Ja. Und das, was nicht gestimmt hat, habe ich ja gespürt und auch gesehen, aber ich bin nicht an ihn rangekommen. Mhm. Also ich finde auch, wenn er uns zuhört, dann solltest du dich unbedingt an die Anja wenden. Es gibt Schuldnerberatungen, es gibt Hilfe für Spielsüchtige. Also da ist eine ganze Palette an Möglichkeiten. Das ist nicht der Untergang. schlimm ist es, wenn du dich zurückziehst oder weiß ich, was man da alles noch sich überlegen könnte, was du machen könntest. Hilfe ist immer möglich in diesem Fall. Liebe Anja, wir wollen mal hoffen, ich weiß es nicht, aber eine kleine Chance ist es vielleicht, dass er uns irgendwie vielleicht auch gehört hat. Mehr kann ich im Moment nicht machen. Du wirst am Montag initiativ werden und wieder zur Polizei gehen. Und dann hoffen wir weiter. Wir werden dich aber auch nochmal zurückrufen. Ich merke ja, dass du auch ziemlich angeschlagen bist und wollen dich nicht so allein lassen. Das tut halt auch weh. Ja, dann legst du mal bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Danke. Ja, alles Gute. Danke. Viel Glück und hoffentlich kommt er bald zurück. Danke. Tschüss. Hier ist Janina. Janina ist 24. Guten Morgen. Hi. Hi. Janina, über was reden wir? Wir haben, glaube ich, heute vor 3 Wochen schon mal telefoniert. Ja. Und zwar war ich da noch schwanger von einem Ausländer. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich bin alleinerziehend und habe schon eine kleine Tochter. Ja. Und ja, derjenige hat so ein bisschen Druck gemacht, dass ich das Kind nicht bekomme. Ja. Und er hat mir... Ach, ich weiß die Geschichte. Ja, er wusste im Prinzip, du hast die Pille nicht vertragen oder nicht genommen? Nicht genommen. Nicht genommen, genau. Ihr wart doch noch gar nicht so lange zusammen. Wir waren gar nicht zusammen. Wir gar nicht zusammen. Und du hast es so ein bisschen darauf angelegt, kann ich das mal so sagen, mhm. In der Hoffnung, dass du ihn bindest mit der Schwangerschaft. Nicht unbedingt, weil mir war eigentlich klar, auch wenn ich mich für die Schwangerschaft entschieden hätte, dass ich nicht mit ihm rechnen kann. Mhm. Die Situation, als wir gesprochen haben, war sehr, sehr bedrückend, das habe ich in Erinnerung, dass er dich sehr unter Druck gesetzt hat. Genau, ja. Er hat gesagt, vielleicht erzählst du es in deinen Worten nochmal, was du tun sollst. Ja, dass ich abtreiben soll, dass ich ansonsten sein Leben kaputt mache und dass es für mich auch gefährlich wird. Er hat dich auch bedroht, kann man sagen. Ne? Mhm. Mhm. Und er hat mir dann einfach einen Termin gemacht zu einem Beratungsgespräch, weil man ja für eine Abtreibung so einen Beratungsschein braucht. Ja. Und da war ich dann und das war eine ganz nette, liebe Frau. Und es war ein gutes Gespräch, vielleicht auch gut, dass er nicht dabei war. Da hat er dich alleine hingehen lassen. Ja, es ging nicht anders, er musste da zur Musterung. Mhm. Ja, und auf jeden Fall war ich dann da und... Zur Musterung hier in Deutschland? Nee, ich nicht, er zur Musterung. Ja, das ist mir klar, hier in Deutschland? Ja, nach Wesel. Bitte? Nach Wesel. Ja, okay. Mhm. Ja, und er hat sich auch... ausmustern lassen, aus Angst, wenn ich mich dafür entschieden hätte, halt, dass er dann nicht da ist. Okay, erzähl mal weiter. Du warst bei der Beratung und das war ein gutes Gespräch. Ja, genau. Wie lief diese Beratung ab und was hat die Frau gesagt? Ja, die hatte auf jeden Fall Verständnis, auch für seine Situation mit seiner Familie und seiner Religion und aber auch für mich und ja, dass ich mir Gedanken machen soll, ob ich es dann wirklich alleine schaffe mit 2 Kindern. Mhm. Und ja, sie hat mir auch angeboten, jederzeit wiederzukommen, wenn ich nochmal mit ihr sprechen möchte, wäre kein Problem. Und ja, mein Freund, sage ich jetzt einfach mal. Aber da warst du, ich sag's mal so ein bisschen jetzt salopp, da warst du so klug wie vorher, ne? Oder? Ja. Nach dem Gespräch. Mhm. Ja. Immer noch total durcheinander und ja, keine Ahnung. Und dann? Dann hat mein Freund sich ein bisschen verändert, positiv, war sehr viel bei mir und hat dann im Guten versucht, mit mir zu reden, dass es halt auch für das Baby und das Kind keine schöne Zukunft hätte, wenn es wissen würde, dass es so ungewollt war und der ganze Stress dabei. Ja. Das heißt jetzt, dass du was gemacht hast? Ich hatte am Dienstag den Abbruch. Du hast abgetrieben? Ja. Am Dienstag? Mhm. Und wie geht es dir heute? Schlecht, ganz schlecht. Ich hätte es nicht machen sollen. Mhm. Also ich bereue die Entscheidung zutiefst für ihn. Hat er denn, ja, du sagst, er hat da ein bisschen freundlicher auf dich eingewirkt. Damals, als wir gesprochen haben, klang das ja schon härter und aggressiver. Dann hat er sich geändert, weil er hat gemerkt, er reicht so bei mir überhaupt nicht. Mhm. Also er hat dann den Druck nicht nochmal erhöht oder hat er den Druck durch seine eher freundliche Art erhöht? Was? Wie jetzt? Nee, ich meine, hast du dich dann doch noch sehr unter Druck gesetzt gefühlt von ihm? Nee, durch die ganze Freundlichkeit und ja, der war halt oft da, das Wochenende bei mir verbracht, wir haben zusammen gekocht und ja, hat mich dann so halt davon überzeugt, dass es das Beste wäre und dass wir die richtige Entscheidung damit treffen. Ja, war das vielleicht das meinte ich gerade mit einer andere Form von Druck, die er ausgeübt hat, nämlich indem er sich irgendwie eingelullt hat, ne? Genau, und das Schlimmste ist, ich habe mich einlullen lassen. Mhm. Habe ihm vertraut und auch geglaubt, dass er danach für mich da sein wird und mich nicht alleine lässt. Und wie war das dann am Dienstag, nachdem das passiert war? Ja, also es war ganz schlimm, der Dienstag. Es war ein Horror. Als ich da aufgewacht bin, da ist mir erstmal nach und nach bewusst geworden, was ich gemacht habe, dass mein Baby nicht mehr da ist. Und ist er denn mit dorthin gekommen? Ja, er ist mitgekommen. Mhm. Und wie war das danach, denn, als ihr nach Hause gefahren seid? Ja, wir haben die ganze Fahrt kein Wort miteinander gesprochen. Ich habe die ganze Zeit geweint und dann war die erste Frage von ihm, warum ich jetzt so rumheule. Und da dachte ich mir schon, nein, bitte nicht. Ja, und dann hat er mich zu Hause abgesetzt. Ist aber nicht aus dem Auto abgesetzt, ohne Worte. Und hat mir dann danach gesagt, dass er jetzt Abstand von mir braucht, weil es sich die ganze Zeit nur um mich gedreht hat. Und dass er jetzt erstmal wegfährt, nach Köln Karneval feiern. Mhm. Ja, heute ist er seit Mittwoch weg. Er wollte eigentlich heute wiederkommen und das Wochenende bei mir sein, aber er hat mir heute nur eine blöde SMS geschrieben, dass wir nochmal einen Tag verlängern und dass er morgen wiederkommt. Mhm. Janine, nochmal ganz zurückgespult. Mhm. Er wusste das ja, ne, dass du keine Pille nimmst. Mhm. Mhm. Das wollte ich nochmal klarstellen. Also ihm war durchaus auch bewusst, auf was er sich einlässt. Ja. Ja. Jetzt ist er feiern. Jetzt ist er feiern. Und du sitzt zu Hause und bist traurig und weinst. Ja. Mhm. Und bereust die Entscheidung. Ja. Mhm. Ich war heute so verzweifelt, dass ich mir dachte, ich rufe jetzt da zu Hause an und spreche mit dem Vater, weil einfach nicht korrekt und nicht fair, wie er sich mir gegenüber verhält und vor allen Dingen sehr weh. Mhm. Weißt du, Janina, ich kann deine Emotionen verstehen und auch deinen Zorn. Mhm. Aber ich glaube, das bringt nichts. Das bringt nichts. Ich glaube, du machst es doch noch schlimmer oder dadurch kann man das nicht rückgängig machen. Vielleicht wird ihm dann mal der Kopf gewaschen, ich weiß nicht. Ich vermute mal, so wie du das beschrieben hast, die Situation, wird ihm keinesfalls der Kopf gewaschen. Das ist doch eigentlich im Sinne der Familie gewesen, so wie du mir das erzählt hast. Ja, aber dass man Frauen so behandelt, ich weiß nicht. Tja. Das ist sehr, sehr, sehr schlimm. Das ist sehr schlimm. Das habe ich dir in unserem Gespräch auch gesagt, dass ich darüber auch ganz empört war, wie er sich aufgespielt hat und wie er sich verhalten hat dir gegenüber. Ja, und das letzte Wochenende war wohl einfach nur gute Taktik und ich bin drauf reingefallen. Mhm. Aber weißt du, Janine, das ist ja so eine Verkettung von Fehlern, die dir passiert sind. Das fing ja schon damit an, dass du ungeschützten Geschlechtsverkehr mit ihm hattest. Mhm. Das ist ja schon das Schlimme gewesen damals, da haben wir drüber gesprochen. Das hätte ja schon gar nicht passieren dürfen. Jetzt geht es nur um Schadensbegrenzung, dass du einigermaßen für dich wieder auf die Füße kommst. Und dass du vor allen Dingen aus diesen Dramen, die jetzt abgelaufen sind, und das sind ja wirklich Dramen, dass du da aber eine große Lehre ziehst für die Zukunft. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, wie du das schilderst, ob das eine Zukunft hat. Nein, ich glaube nicht, das hat keine Zukunft, diese Beziehung. Nein. wenn du da jetzt anrufst, das ist so eine hilflos, fast von außen hilflos wirkende Reaktion, irgendwas machen zu wollen. Mhm. Ich würde es nicht machen. Mach gar nichts. Ich würde mich an deiner Stelle auch von diesen Menschen distanzieren. Oder bist du immer noch auf dem Trip, ich liebe ihn doch irgendwie noch? Also ich würde mir eigentlich nur wünschen, dass er jetzt hier wäre, weil die Tage jetzt seit Dienstag, das war der Horror. Ich kann nicht mehr in meinem Bett schlafen, weil ich die letzte Nacht da mit ihm und mit meinem Baby im Bauch geschlafen habe. Ja, aber er ist nicht da. Mhm. Ihn interessiert das relativ wenig. Der ist feiern und gibt sich die Kante. Mhm. Du bist dem lästig. Das war noch nicht die Antwort auf meine Frage. Wie sind denn die Gefühle zu ihm? Ich weiß nicht. Also als ich von der OP aufgewacht bin und auf der Liege lag, und hat er sich mit mir draufgelegt und mich in den Arm genommen. Das war ein ganz anderes Gefühl. Da dachte ich, boah, du Arsch. Ich liege hier wegen dir, ich habe die Scheiße wegen dir gemacht und ich bereue das zu sehr. Also das war schon irgendwie ein anderes Gefühl. Ich habe jetzt mehr Wut und bin enttäuscht und so verletzt. Mhm. Heißt das, dass dieses, was da mal verliebt sein war in Liebe, weg ist? Ja, vielleicht nicht ganz, weil eigentlich war ja geplant, dass er heute wiederkommt aus Köln. Mhm. Und ich habe schon Essen gekocht und eingekauft und ja. Janina, was lässt du dich demütigen? Das habe ich damals auch schon zu dir gesagt und auch hinterher nochmal gedacht, als unser Gespräch vorbei. Was lässt du dich demütigen? Also ich fühle mich auch ehrlich gesagt jetzt so. Ich weiß gar nicht mehr, was noch für eine Steigerung kommen soll, dass du nochmal einen auf den Deckel kriegst und nochmal einen auf den Deckel kriegst und ich glaube, der müsste nur eine kleine Nuance an Herzlichkeit dir zeigen und dann würdest du schon wieder da stehen und sagen, ja, komm zu mir. Das muss jetzt eigentlich mal ein Ende haben, weil ich mache mich selber total kaputt. Das finde ich auch, ja. Ich auch. Eigentlich brauchst du eine Erholung von diesem Mann. Mhm. Also mir tut es sehr leid, dass diese Entwicklung sich so jetzt, dass sich das so entwickelt hat. Mhm. Du musst stabil werden, du musst auf die Füße kommen, das ist wichtig. Ja, dann musst du für dich eine Entscheidung treffen, Mädchen. Dann musst du eine Entscheidung treffen, was du von dem Typ willst, beziehungsweise dass du von dem Typ nichts mehr willst. Mhm. Der hat doch überhaupt keinen Respekt mehr vor dir. Nein, hat er nicht. Der benutzt dich irgendwie, so wie es gerade kommt, und dann ist es auch gut. Mhm. So, da du jetzt angeschlagen bist, rufen wir dich gleich auch nochmal an. Mhm, okay. Und versuchen mal ein bisschen dir noch zu helfen, was in unserer Macht steht. Und ansonsten, wie gesagt, versuche eine Haltung zu finden, eine klare Haltung. Ja? Janina, du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Okay, danke schön. Alles Liebe, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Ahmad, 32, guten Morgen. Ja, hallo Damian. Hallo Ahmad. Um was geht's? Eigentlich, ich rufe aus New York an und... Hey, du rufst jetzt aus New York an? Ja, eigentlich, die Regie hat mich angerufen, aber wir spielen jetzt in New York, ja. Das heißt, dann hast du uns eine Mail geschickt wahrscheinlich. Aus New York kann man uns ja nicht direkt anrufen. Ja, habe ich eine Mail geschickt und sie haben mich angerufen, ja. Ja, richtig. Ja, das ist ja toll. Was ist los? Warum rufst du uns aus New York an? Eigentlich, ich habe in Deutschland studiert, ich bin auch in Deutschland geboren. Ja. Und habe ich VWL in Deutschland studiert. Ja. Und nach dem Studium hatte ich so ein Jahr Zeit gehabt, um einen Job zu finden. Mhm. Und wegen der Finanzkrise und sowas könnte ich eigentlich keinen Job finden. Und dazwischen habe ich so ein Angebot bekommen, so ein Praktikum hier zu machen. In New York? Mh. Ja, in New York. Mhm. Und jetzt arbeite ich bei diesem Unternehmen, wo ich auch Praktikum gemacht habe. Ich arbeite Vollzeit. Ja. Und ich musste eigentlich ausreisen. Jetzt habe ich auch eigentlich kein Aufenthaltserlaubnis mehr in Deutschland. Und ich muss jetzt nächstes Mal, auch wenn ich auch Deutschland besuche, da muss ich auch ein Visum haben, bevor ich nach Deutschland fliege. Ah ja, aber du bist hier geboren. Ich bin da geboren, ja. Ja? Aber nach meiner Geburt sind meine Eltern auch nach Hause zurückgeflogen und da bin ich auch aufgewachsen. Ach so. Und da bin ich in die Schule gegangen. Ich war in Deutschland nur als Student da später. Ich verstehe. Ja. Ja? Ja. Und eigentlich, das ist natürlich eine tolle Chance für mich, dass ich hier in New York arbeite. Mhm. Aber ich bin natürlich sehr traurig, dass ich auch am Ende so Deutschland wegverlassen muss, da ich auch, wie gesagt, da geboren bin und da fühle ich mich eigentlich wie zu Hause. Ah ja, das heißt, du hast deine Zeit und deine Studienzeit in Deutschland in sehr guter Erinnerung. Ja, sehr, sehr gute Erinnerung sogar. Und deshalb eigentlich, wie gesagt, ich bin eigentlich mit weinenden Augen weggeflogen, aber also die Welt ist klar, man kann nochmal nach Deutschland zurückfliegen. So als sicherlich irgendwann, also, ja, klar, ja. Aus welchem Land kommt denn deine Familie? Syrien. Ach, Syrien, ja. Ja. Und ich habe immer so eigentlich ihre deine Sendung immer so ab und zu die Jahre, in die ich in Deutschland gelebt habe, da habe ich so 9 Jahre als Student da gelebt. Ja. Und da habe ich mich immer so gefreut, auch ihre Sendung zu hören. Mhm. Vielen Dank. Besonders am Anfang, als ich noch Deutsch lernen wollte, da habe ich immer so fast jede Nacht also die Sendung gehört und das hat mir immer auch sehr gut geholfen. Gutes Training, ja genau. Ja. auch mein Deutsch zu verbessern. Ja. Ja, und ich wollte eigentlich mich auch über Ihre Sendung bei Deutschland und bei den Deutschen auch bedanken. Ja. Die haben mir auch die Gelegenheit, auch in Deutschland zu studieren und das war auch eine super Chance für mich. Das finde ich toll. Das finde ich wirklich toll, Ahmed, dass du das so sagst. Weil es gibt ja immer so viele Probleme und die einen klagen über die anderen und die anderen wieder über die einen. Und dass du sagst, ich bin Syrer, bin in Deutschland geboren, habe in Deutschland studiert und will mich in Deutschland dafür bedanken, dass ich hier studiert habe und es hat mir gut gefallen, finde ich toll. Finde ich sehr nett von dir. Ja, ich muss mich bedanken eigentlich, weil solche Chance hätte ich auch nirgendwo oder nicht woanders bekommen und jetzt dadurch auch arbeite ich auch in New York, auch in Wall Street, okay, nicht also in diesem Markt, wo auch die Aktien gehandelt sind, aber im Devisenhandel arbeite ich und ohne die deutsche Ausbildung hätte ich das auch nicht geschafft. Ah ja, sehr gut. Wie sind deine Pläne? Was, wenn du die nächsten 2 Jahre so vor Augen hast, was sind deine Pläne und Wünsche? Eigentlich, ich wünsche, dass die Lage auch, also ist meine eigene Pläne, ich bleibe auch hier ein bisschen, um Erfahrung zu kriegen. Mhm. Und dann vielleicht wenn ich später irgendwann so einen amerikanischen Pass habe oder sowas, dann würde ich gerne wieder in Deutschland leben. Ah, verstehe. Sag mal, wenn wir schon jemanden aus New York hier dran haben, der in der Nähe oder in der Wall Street sogar arbeitet, wie ist denn die Stimmung so im Moment da? Eigentlich die Stimmung war nicht besonders gut, aber jetzt nach der Wahl von Obama, die Leute sind optimistisch eigentlich. Ja. Die hoffen, dass sich irgendwas verbessert wird, aber schauen wir mal, der Mann versucht so hart zu arbeiten. Wollen wir mal gucken, was dabei rumkommt. Ja. Also die Amis haben mindestens so eine Hoffnung, weil die irgendwie Obama haben. Ja. Aber ich finde das irgendwie ein bisschen schlecht für die anderen Länder, weil sie irgendwie sie wissen nicht, was sie auch jetzt machen. Ja. Also das ist natürlich eine gute Entwicklung gewesen, dass nun gerade zu der Zeit Obama ans Ruder kommt und sicherlich für Amerika und für die ganze Welt auch von der Psychologie her ein guter und wichtiger Faktor ist. Ja, natürlich. Lieber Ahmed, das hat mich sehr gefreut, dass du angerufen hast und dass du so eine Rückmeldung gegeben hast zu deiner Zeit hier in Deutschland. Und wir würden uns natürlich alle sehr freuen, wenn du irgendwann wieder nach Deutschland kämst und dann hier auch einen guten Job findest. Ja, vielen, vielen Dank und ich freue mich auch, dass ich am Ende telefonieren könnte. Ich habe auch das immer ab und zu versucht, als ich in Deutschland war. Ja. Nicht geklappt. Ich hatte natürlich eine andere Probleme damals, aber jetzt freue ich mich, dass ich mit Ihnen oder mit dir telefonieren durfte. Es freut mich auch. Und mach weiter so. Genau, und wir sagen einfach schöne Grüße nach New York und alles Gute und dir viel Erfolg. Danke und schöne Grüße nach Köln und danke. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und weiter geht's gleich mit Robert. Robert ist 26. Hallo Robert. Ja, hallo Domian. Robert, was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass meine Freundin vor knapp einer Woche erfahren hat, dass sie von mir ein Kind bekommt, nach 9 Jahren Beziehung. Nach 9 Jahren? Also 9 Jahre sind wir zusammen. Ja. Gehst du mal ein bisschen näher an ans Telefon, du klingst so ein bisschen weit weg. Ich habe das Handy ganz dicht am Ohr. Achso, na gut, dann ist es halt eine schlechte Leitung. Wir schaffen das schon. Also 9 Jahre Beziehung und sie ist jetzt schwanger von dir. Ja, sie hat vor einer Woche erfahren, dass sie schwanger von mir ist. Ja. Und dann bin ich in die Nachtschicht an dem Tag gegangen. Mhm. Und wo ich dann morgens aus der Nachtschicht wiederkam, hat meine Wohnung ausgeräumt, also die wertvollen Sachen sich genommen aus der Wohnung. Also die man zu Geld machen kann, nehme ich mir mal an. Ja. Und hat ihre Sachen gepackt, hat mir einen Zettel geschrieben, dass sie mit der Situation nicht klarkommt. Und nun und nichts weiteres, dass ihr alles wehtut, leid tut und ist abgehauen. Ach, wie plötzlich, ganz weg? Ja, sie ist komplett weg. Also, du weißt nicht, wo sie ist? Nein, also die letzte, also das letzte, was ich erfahren habe, weil ich auch wissen wollte, wo sie ist, habe ich versucht, eine Vermisstenanzeige zu machen und habe auch versucht, aber weil ich das nicht kann, weil wir nicht verheiratet sind, kriege ich keine Auskunft, aber darf auch gar nicht machen. Das dürfen wir denn nur ihre Eltern machen irgendwie. Ja. Und dann habe ich jetzt über meine Bank erfahren, dass sie das komplette, unser gemeinsames komplettes Konto abgeräumt hat in Frankfurt am Main. Wie viel Geld waren drauf? Wie viel Geld war drauf? Knappe 10.000 Euro. 10.000 Euro, so viel Geld. Ja, wir hatten ja gespart und über die langen Jahre. Das ist ja unfassbar. Und, ja. Das hat sie abgeräumt und ist weg. Hast du denn, Stichwort Eltern, hast du Kontakt zu ihren Eltern? Seitdem nicht mehr. Die Eltern geben mir die Schuld, dass sie jetzt schwanger ist und. Aber ich sag mal auch so, irgendwann muss es ja, glaube ich, wäre nicht mit. Moment mal, ja, die Eltern geben dir die Schuld, dass sie schwanger ist? Ja, also weil die Eltern wollten nie, dass wir Kinder, weil die Eltern mochten wohl nie Kinder, da war auch was denn in ihrer Kindheit und. Und die Eltern wollten eigentlich nie, dass... Diese Schwangerschaft, war das ein Versehen oder hattet ihr euch für Kinder entschieden? Nee, das war ein Versehen. Das war ein Versehen. Wie kam es denn zu dem Versehen? Ja, wie das zu dem Versehen nun mal kommt. Sie hat dann irgendwie, hat sie denn anscheinend die Pille irgendwie nicht vertragen und. Und so weiter. Dann war sie beim Frauenarzt und dann hat sie eben diese für mich recht positive Nachricht, weil ich sag mal, ich bin 26. Naja, aber weißt du, das ist immer so eine Sache mit der Pille nicht vertragen. Das heißt, hat sie gemerkt, dass sie die Pille nicht verträgt? Wenn sie es gemerkt hätte, hätte ihr auf andere Weise verhüten können. Ja, das, aber sie hat ja wohl nicht gemerkt oder sonst irgendwas, weil sie auch Neurodermitis hat. Ja. Denke ich mir mal auch, dass, also der Arzt meinte auch irgendwie, da schien es denn irgendwelche, weil sie denn auch diese Kortisonsalbe oder die Tabletten auch nimmt. Ja. Dass es denn wohl zu einer Reaktion kam, dass die Pille denn ausgesetzt hat. Als sie dir das gesagt hat, dass sie schwanger ist, wie hat sie dir das denn gesagt? Sie hat es eigentlich sehr fröhlich zu mir gesagt. Deswegen glaube ich mal, irgendwie stecken da auch noch mit so ein bisschen dahinter die Eltern. Würde ich mir mal denken, weil... Aber wenn man neun Jahre... Recht gut, ja, ich sag, wenn man 9 Jahre zusammen ist und dann schwanger ist und dann sich sogar noch freut auf das Kind, wenn es dann nun mal passiert ist, dann, aber dann so einen radikalen Bruch unternimmt, muss ja was Dramatisches im Hintergrund passiert sein oder sich angestaut haben. Ja, deswegen denke ich mal auch, dass die Eltern da so ein bisschen mit ihre Fuchteln, also ihre Hände... Haben die so eine Macht über die über deine Freundin? Ja, eigentlich schon. Also die Eltern spielen schon, haben immer in unserer Beziehung einen großen Stellenwert, also für sie gehabt. Ich kam mit den Eltern nie so klar, weil die Eltern sind so, ja, wer nicht studiert hat und, das ist nur Schiene in der Gesellschaft und. Ah ja, verstehe. Und, nur wenn man normaler Arbeiter ist. Ja, ja. Wie alt ist denn deine Freundin? Meine Freundin ist 26. Auch genau wie du? Genau. Ich könnte mir vorstellen, wenn sowas passiert ist, dann telefoniert man da rum. Ihr habt doch bestimmt irgendwie Freunde oder gemeinsame... Ich habe mich bei niemandem mehr gemeldet, bei gar keinem. Wir haben ja einen gemeinsamen Freundeskreis, mit dem wir weggegangen sind und. Die hat auch ihre beste Freundin. Ihre beste Freundin, da hat sie sich auch jetzt schon seit der Woche nicht mehr gemeldet, gar nichts. Also so. Der Kontakt ist komplett abgebrochen. Ja. Das Handy ist aus. Was macht sie? Ist sie berufstätig? Ja, da hat sie sich auch nie wieder gemeldet. Die arbeitet ja auch im Hotel wie ich. Wir arbeiten ja bei dem gleichen Hotel. Und seitdem hat sie sich nie wieder bei unserem Chef gemeldet. Aber du gehst, lass mich fragen, aber du gehst davon aus, dass das eine freiwillige Aktion ist. Du befürchtest nicht, dass ein Verbrechen dahinter steckt. Na, dass jetzt direkt ein Verbrechen dahinter steckt, nicht. Ich erdenke mir mal eher, dass ihre Eltern, dass sie das ihren Eltern erzählt hat, das nehme ich mal an, und dass die Eltern dann überheblich irgendwie reagiert haben und sie nach dem Motto so wie in, ich sag jetzt mal, das hört sich komisch an, aber wie im Keller gesperrt haben und sie jetzt irgendwie zum Abtreiben zwingen wollen. Das denke ich mir mal irgendwie schon. Aber das wird jetzt nicht, das ist jetzt nicht so krass, wie du es gerade formuliert hast. Das wollen wir nicht hoffen. Nein, hoffen tue ich das auch nicht, weil wie gesagt, aber ich kenne meine Freundin ja auch schon und so eine Reaktion hätte ich nie von ihr erwartet. Du hast ja gerade gesagt, so hatte ich es verstanden, dass du schon Kontakt jetzt, nachdem deine Freundin weg ist, dass du schon mal einmal Kontakt mit den Eltern hattest, mit ihren Eltern hattest. Ja, ja, aber nur um zu fragen, ob sie wissen, wo sie ist. Genau, und da haben die dir gleich Vorwürfe gemacht. Ja, und da haben die mir Vorwürfe gemacht. Okay, das bedeutet ja, lass mich sagen, das bedeutet ja, dass wirklich kein Verbrechen vorgefallen ist und es wären die ja wahrscheinlich auch in großer Sorge und ihr würdet gemeinsam beraten, was zu tun ist. Ja, aber ich sag mal so, wenn ich ein Kind habe, was von einer zur anderen Nacht verschwunden ist, der Freund dann Bescheid sagt und die Eltern dann einfach nur Vorwürfe machen und nichts weiteres unternehmen. Die haben weder eine Vermisstenanzeige gestellt. Nee, aber das würde für mich bedeuten, das würde mir zeigen, dass die wissen, was los ist, dass die wissen, wo sie sich aufhält und die einfach nur Vorwürfe jetzt machen. Das denke ich mir mal auch. Ne? Wenn die jetzt, wenn die sich nicht gemeldet hätte bei ihren Eltern, dann wären die Eltern doch in großer Not und in Panik wahrscheinlich auch. Ja, aber was ich auch wiederum komisch finde, dass am vorigen Freitag ist das passiert, genau. Und am Montag diese Woche wurden die 10.000 Euro von meinem Konto in Frankfurt am Main abgehoben. Mhm. Aber die Eltern waren ja auch zum Beispiel die ganze Zeit hier. Also entweder stecken die Eltern mit dahinter, oder den Eltern ist es völlig gleichgültig, was ihre Tochter macht. Mhm. Die Tochter kann ja alleine die das Geld in Frankfurt abheben, da müssen die Eltern ja nicht bei sein. Ja, aber ist schon immer alles so ein bisschen suspekt. Ja, es ist total suspekt, klar. Wie ich es finde. Wie würdest du denn eure Beziehung so in den letzten Jahren und auch in den letzten Monaten beschreiben? Wie hast du die Beziehung empfunden? Ja gut, ich sag mal so, nach einer Zeit fährt es wie auf einer Schiene. Das ist irgendwo normal nach so langer Zeit und. Wir sind ja auch beide noch nicht in dem Alter, wo man so eine lange Beziehung hat und eigentlich. Also so dolle lief es nicht mehr? Also wir hatten eigentlich immer ein inniges Verhältnis und. Wir haben über alles gesprochen, aber eben nicht mehr diese Glücksgefühle, die Mama am Anfang hat und. Ja. Das ist normal, aber so lief es bei uns ganz normal. Aber kein großer Streit, kein Stress, gar nicht. Nee, ich bin sowieso nicht der Mensch, mit dem man sich streiten kann. Also haben denn diese Eltern, wenn ihr 9 Jahre zusammen seid, das ist ja wirklich eine sehr lange Zeit, haben die in diesen ganzen 9 Jahren gegen dich gearbeitet und gegen dich gestichelt? Ja. Ja. Und welche Position hatte denn dann deine Freundin, wenn ihre Eltern gegen dich gestichelt haben? Ja, meine Freundin, die war immer so ein bisschen gespalten, weil es sind irgendwo ihre Eltern, was ich auch verstehen kann. Aber sie hat mir auch immer vielen beigestanden, denn so, wenn die Eltern gegen mich gearbeitet haben, die haben mich auch oft schlecht gemacht, die Eltern. Die haben bei meinem Arbeitgeber angerufen, also anonym, und haben gesagt, dass der Herr so und so klaut auf Arbeit. Ach du je, so die unterste Schublade. Ja, dass die bei denen in der Wohnung waren und dass Handtücher mit der Aufschrift vom Hotel gefunden worden sind und sowas alles. So, dann hältst du es für möglich, dass die partout nicht wollen, dass deine Freundin schwanger ist und dass sie ein Kind von dir bekommt. Ja, das nehme ich mal an. Das nimmst du an. Denke ich mal auch, fehlt das Geld und dass die jetzt denken, naja, er hat sie geschwängert, das kann er auch für die Abtreibung bezahlen. Dass die dann, will ich nicht, das Geld in der Hand nehmen und das vielleicht in Deutschland nicht legal machen wollen, sondern die irgendwie nach Holland verschiffen. Warum sollten sie das tun? Warum sollten sie das tun? Um ganz einfach ihre Machtposition zu bezwecken und dass, wenn sie sagen, ihr kriegt kein Kind, dann bekommt ihr auch kein Kind. Ja gut, aber warum soll sie nach Holland gehen? Warum? Weil ich mal denke, ich weiß es nicht. Ich weiß ja auch noch nicht mal, Du tappst da auf vollkommen im Nebel. In dem Sinne, ja, weil, also so wie sie sich am Freitag angehört hat, will sie das Kind. Also, das ist ja wirklich sehr dramatisch, finde ich. Das finde ich sehr dramatisch. Was willst denn du, was machst denn du jetzt überhaupt? Was hast du vor? Ich kann ja gar nichts machen. Wir sind ja in unserem schönen deutschen Staat in dem Sinne die Hände gebunden. Ich habe keine Verfügungen, gar nichts. Ich kann sie nicht als vermisst melden, weil sie nicht verheiratet sind. Wir sind zwar verlobt, aber das geht vor dem deutschen Gesetz ja nicht als Heirat. Die Eltern melden sie nicht vermisst? Genau, die Eltern melden sie nicht vermisst. Handy orten lassen darf ich auch nicht, kann ich nicht und. Und von daher sind meine... Sind dir die Hände gebunden und du stehst da und kannst nur abwarten, ob irgendwie irgendwas passiert? Ja, genau. Ob sie ein Signal gibt vielleicht? Genau, dass sie irgendwann mal vielleicht entweder freilassen wird, weil ich aus meinem Leben oder auf dem Teppich wiederkommt und sagt... Hallo Schatz, hier bin ich wieder. Kann das auch sein? Ich sage es mal ganz was Provokantes vielleicht, dass für sie vielleicht die Beziehung doch so unbefriedigend war, dass sie ausgebrochen ist jetzt? Nein, das glaube ich nicht. Das wäre denn schon, denke ich mal, viel, viel früher gekommen. Ja, und dann auch nicht gerade da, wo sie schwanger geworden ist. Nee, sie war eigentlich immer ein lieber und netter Mensch, denn hätte sie nicht die Sachen abgezogen, was sie so gemacht hat. Sie hat ja die Digitalkamera, die beiden Laptops weggenommen, das Bargeld, was sie noch in der Wohnung hatten, den Schmuck und das Konto leer geräumt. Auch das sind so seltsame Verhaltensweisen. Wenn du sagst, ihr habt eine solide, gute Beziehung gehabt, das tut man doch niemandem an. Ja, und raubt quasi die Wohnung, die gemeinsame Wohnung aus. Und das ist, was ich auch nicht verstehe. Das ist denn dieser... Eigentlich musst du am Boden zerstört sein und fassungslos sein. Ja, kann ich aber nicht, weil mein Leben geht ja auch weiter. Ja, sicher geht dein Leben weiter, aber dennoch ist man ja, wenn sowas passiert, gut, sicher, das ist immer so ein Spruch, das Leben geht weiter, klar. Aber ich muss ja auch weiter in Arbeiten gehen, meine Rechnungen bezahlen. Ah, aber ja, für mich als Außenstehender klingt das ja schon ein Horror, absoluter Horror. Ja, kann ich mir vorstellen. Für mich ist es auch innerlicher Horror. Ich habe seit Tagen nicht mehr geschlafen und. Pass auf, Robert, lass uns doch mal so verbleiben. Mich würde sehr interessieren, wie das weitergeht. Halt uns doch mal irgendwie auf dem Laufenden. Mail uns doch mal nächste Woche nochmal, wie es aussieht. Vielleicht können wir nochmal miteinander reden. Alles klar, mach ich. Ja? Also ich wünsche dir einfach, dass sich die Sache irgendwie ein bisschen, zumindest ein bisschen löst. Weil das ist ja schon wirklich starker Tobak, in der Tat. Das hoffe ich auch. Also, vielleicht hören wir noch mal voneinander oder sprechen sogar noch mal mit. Auf alle Fälle, ich schreibe mal eine E-Mail. Sehr gerne, sehr gerne. Alles Gute, Robert. Ja, danke. Auf Wiederhören, tschüss. Auch. Tschüss. Und hier ist Markus. Markus ist 27. Hallo, Markus. Ja, hallo, Domian. Hallo, Markus. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Entschuldigung. Das vergeht gleich. Was denn? Dein Thema. Das Problem, wie alle Anrufe eigentlich, auch Thema Beziehung. Meine Freundin hat nach 5 Jahren im Dezember mit mir Schluss gemacht. Das zweite Problem, was ich aber da drin habe, ist, existieren 2 Kinder, eine 4-jährige Tochter und 3-jährigen Sohn. Eure gemeinsamen Kinder? Ja, richtig. Also wo ich eigentlich alles für gegeben habe, schon immer, die ganzen 5 Jahre, also seitdem die Kinder da sind, Entschuldigung. Sie hat einen anderen kennengelernt übers Internet. In April schon. Und hat sich, wo ich im Dezember auf Montage war, sich mit dem getroffen. Der ist 31, also ein bisschen älter, kommt aus Köln. Wie alt ist sie? Sie ist 85er Baujahr, also sie wird 24. 24, Richtig, also auch noch ziemlich jung. Und ich werde halt 28, bin 27. Ja. Das Problem ist, er hat ihr jetzt gesagt, dass er keine feste Beziehung will mit ihr, weil er aus Köln kommt und wir auch eben im Sauerland wohnen. Was ja nicht so weit auseinander ist, aber egal. Nö, ist ein Katzensprung, sage ich immer. Ja. Und jetzt war das auch alles abgeklärt. Ich habe extra da durch die Trennung meinen Montagejob damals hingeschmissen im Dezember, weil ich halt dran geknabbert habe. Ich knabber heute noch dran, weil ich nie wirklich drüber weggekommen bin, weil immer, wenn ich die Kinder sehe, wir wohnen noch zusammen. Ihr wohnt im Moment noch zusammen? Wir wohnen immer noch zusammen, weil wegen Wohnungssuche schlecht ist bei uns. Ihr seid aber definitiv getrennt. Jein, jetzt kommt ja das Problem. Jetzt war am 16.2. meine Tochter 4 geworden, im Montag. Und war ja Verwandtschaft und Bekannte und Freunde auch da, halt ein Kindergeburtstag. Und sie hat dann zu mir gesagt, sie will eine zweite Chance von mir. Und also sie hat Schluss gemacht und will eine zweite Chance von mir haben. Moment. Sie hat damals mit dir Schluss gemacht? Im Dezember, am 9. Genau. Dezember. Und jetzt wiederum, und das hat ja einen üblen Beigeschmack, will der andere keine feste Beziehung. Richtig. Und sie keine Fernbeziehung. Bitte? Und sie keine Fernbeziehung, so nennt sie das. Aber wer wollte zuerst was nicht? Wollte der andere zuerst keine Beziehung? Eigentlich nur Freundschaft, aber die hatten auch was miteinander, auch sexuell. Aha. Das hat sie mir auch gesagt. Also meine spontane Vermutung war, nachdem der Neue im Sauerland ihr gesagt hat, ich will keine Beziehung, kommt sie wieder zu dir zurück. Das war gerade meine spontane Überlegung. Ja, ich vermute es auch. Also das Problem ist, ich liebe sie ja noch, weil sie sind 5 Jahre zusammen. Mhm. Es sind beide Kinder im Spiel. Die Tochter ist unheimlich Papa bezogen, der Sohn Mama bezogen. Mhm. Und sie ist mit beiden Kindern halt überfordert. Das merke ich selber auch. Ja. Ich habe dann, wie gesagt, meinen Job hingeschmissen, die Montage, und mache jetzt momentan nur Zeitungsbote, um für die Kinder mehr da zu sein. Ja. Hat sie denn überhaupt keinen Kontakt mehr zu dem Mann im Sauerland? Doch. Sie ist jeden Tag im Internet, 10 Stunden teilweise. Das läuft ja bei mich. 10 Stunden ist sie im Internet und hat 2 Kinder zu versorgen? Ja, die lässt sie links liegen. Also da kümmere ich mich jetzt im Moment drum. Und sie ist, wenn sie im Internet ist, mit dem dann zugange, am Chatten? Am Chatten, am Flüstern nennt man das. Mit dem Typ? Mit dem Typ, wo sie war und wo sie was mit hatte, richtig. Trotz meinem Beitrag. Und wie stellt sie sich das Leben dann weiter vor? Sie will dann jetzt wieder richtig mit dir und trotzdem 10 Stunden chatten, oder was? Ja, so ungefähr. Also sie will mit ihm nur noch reine Freundschaft haben, sie will sich nicht mal mit ihm treffen, aber will mit mir halt die Beziehung weiter auch schon allein wegen familiär haben. Klingt alles schief und krumm, Markus. Also erstmal finde ich es ausgesprochen merkwürdig, wenn ein Mensch 10 Stunden chattet. Da stimmt schon was nicht. So. Mhm. Und wenn dann eine Frau, die 2 Kinder hat, 10 Stunden chattet, stimmt es definitiv nicht. Ja, internetkrank, sage ich immer dazu. Ja, absolut, absolut. Ja. Wenn die sich nicht um die Kinder ordentlich kümmert und um ihren Haushalt, weiß ich, was sie alles zu tun hat. So, und dann dieses ganze Gequatsche immer, ja, das ist dann nur Freundschaft und wir sind dann wieder richtig zusammen. Das klingt so, als würde sie sich von allen Seiten bedienen lassen, sage ich mal jetzt ganz despektierlich. Mhm. Mhm. Ja, richtig, so ungefähr habe ich mir auch gesagt, dass wir 2 war nicht fair. Ja, genau, ja. Und mir wurde auch gesagt, dass sie vielleicht versucht, mich systematisch kaputt zu machen. Das hat sie aber eigentlich schon geschafft. So, das ist jetzt ein ganz neues Thema, was du gerade aufmachst. Das können wir nicht vertiefen, weil meine Sendung gleich rum ist. Aha. Wir werden dich aber sofort gleich wieder anrufen. Du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Alles klar. Ja, okay, mein lieber Markus. Bis dann, tschüss. Ja. Ihr Lieben, in der Technik Malte E-Mails. Wir sind erst am Dienstag wieder da, weil Montag Rosenmontag ist. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche Dienstag.